Die französische Libération schreibt, Bakers Reise nach Moskau hat den Ton der neuen amerikanisch-sowjetischen Beziehungen vorgegeben. Vorsicht statt Gewandtheit. Seiner selbst treu geblieben, wendet Gorbatschow erneut die Taktik der verbrannten Erde an. Er lässt den Kontrahenten vormarschieren, akzeptiert dessen Terrain und Forderungen und nimmt ihn beim Wort, um ihn besser einzuwickeln und die Initiative mit neuem Einsatz wieder zu gewinnen. Bush wird nach dem Vorbild Reagans schnell eine kühnere Vision entwickeln müssen, wenn er sich nicht zu einer Bewegungslosigkeit verurteilen will, die zwar gefahrlos, aber schwer durchzuhalten ist, meint die Pariser Libération. Die schwedische Zeitung Svenska Dagbladet resümiert: Nach einem das ganze Frühjahr andauernden Prozess des Nachdenkens ist Washington offenbar zur Einsicht gekommen, dass Gorbatschows Politik der Veränderung im Interesse der USA ist. Man kann meinen, dass dieses eine Selbstverständlichkeit ist. Doch die Äußerungen von Verteidigungsminister Cheney haben gezeigt, dass die amerikanische Führung nicht von einer längeren Machtperiode Gorbatschows ausgeht. Hintergrund: Politik. Heute NATO-Streit um Kurzstreckenraketen. Redakteur im Mikrofon: Gerhard Bricker. Uns bietet sich das gewohnte Bild. Während der Westen noch um ein NATO-Gesamtkonzept zur Abrüstung ringt, überrascht Michail Gorbatschow die Weltöffentlichkeit mal wieder mit einer Abrüstungsinitiative. Und die zielt genau dahin, wo das NATO-Bündnis zurzeit am verwundbarsten scheint, nämlich in dem Bereich der taktischen Kernwaffen, insbesondere der Kurzstreckenraketen. Denn hier leistet sich das Bündnis, vertreten durch Bonn einerseits und den USA und Großbritannien andererseits, einen offenen Dissens. Die Kernpunkte der jüngsten sowjetischen Abrüstungsinitiative sind der einseitige Abzug von 500 Atomsprengköpfen, der taktischen Nuklearwaffen, die Reduzierung der Streitkräfte von NATO und Warschauer Pakt um jeweils 1 Million Mann bis Ende 1997, sowie die Bereitschaft, beim Mitziehen des Westens bis Ende 1991 die gesamte atomare Artilleriemunition aus den Bündnisstaaten zu entfernen. Wie glaubwürdig sind eigentlich die inzwischen zahlreichen Abrüstungsangebote Gorbatschows? Sind sie wahllos, je nach Bedarf zusammengewürfelt, oder folgen sie einem Konzept? In einer Untersuchung über die Verteidigungspolitik der UdSSR von 1987 bis 1989 kommt Hans-Henning Schröder in dem Bericht des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien Nummer 14 1989 zu folgendem Resultat. Die Ankündigung einseitiger Truppenreduzierungen in Gorbatschows UNO-Rede ist konsequente Fortsetzung einer sowjetischen Politik, deren Wurzeln bis in das Jahr 1985 und früher zurückverfolgt werden können. Es scheint, dass im Rahmen der Wiener Verhandlungen relativ rasche Fortschritte bei der Herstellung einer stabilen strategischen Situation auf niedrigem Niveau in Europa möglich sind, wenn die westlichen Partner Gorbatschows sich der historischen Situation bewusst sind. Der Westen hat es jetzt mit einer sowjetischen Führung zu tun, mit der gemeinsam die militärischen Strukturen in Mitteleuropa grundlegend umgestaltet werden könnten. Die Chancen für einen solchen Durchbruch scheinen umso größer, als es offensichtlich westliche Konzepte nicht offensiver Verteidigung sind, von denen sich die Gorbatschow-Administration inspirieren lässt. Die erwähnte Gorbatschow-Rede vor der UNO beeindruckte offenbar die Bürger in der Bundesrepublik mehr als die Politiker der NATO-Staaten. Nach einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, veröffentlicht im ZDF Studio 1 am 25. Januar dieses Jahres, fühlten sich nur noch 10% durch den Osten militärisch bedroht. 88% fühlten sich nicht bedroht. Nur 14% der befragten Personen waren für eine Modernisierung der Kurzstreckenraketen. 68% aber, also die eindeutige Mehrheit, dagegen. Es ist eben dieser Streit um die sogenannte Modernisierung der Kurzstreckenraketen, die die NATO spaltet. Genau genommen ist es eigentlich nur ein Wort in der Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl vom 27. April, wo er unter Punkt 3 der Position der Bundesregierung einen Auftrag für baldige Aufnahme von Verhandlungen über die nuklearen Kurzstreckenwaffen fordert. Und genau das wollen die Amerikaner nicht. Doch worum geht es eigentlich bei den Kurzstreckenraketen? Welche Bedeutung haben sie für die NATO-Strategie? Werfen wir einen Blick auf die Entwicklung der NATO-Strategie. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges bauten die Vereinigten Staaten von Amerika sehr schnell ihre konventionellen Streitkräfte ab. Basierend auf ihrem Atomwaffenmonopol war geplant, im Falle einer militärischen Auseinandersetzung mit der Sowjetunion, deren Hinterland zu bombardieren. Doch noch im Jahr der NATO-Gründung 1949 zündete die Sowjetunion ihre erste Atombombe. Der einseitigen nuklearen Abschreckung wurde die Gegenabschreckung entgegengesetzt. Der amerikanische Außenminister John Foster Dulles stellte am 12. Januar 1954 eine neue Militärstrategie der USA vor, die auch zur ersten Strategie der NATO wurde. Es war dies die Strategie der massiven Vergeltung oder auch Schwert-Schild-Strategie. Das Schild des Westens, die konventionellen Streitkräfte, sollten zunächst einen Angriff abwehren, das Schwert, das strategische Nuklearpotenzial, notfalls zum entscheidenden Gegenschlag ausholen. Sie sieht drei Reaktionsarten der NATO vor. Erstens die Direktverteidigung auf der Stufe des militärischen Konflikts, die der Aggressor gewählt hat. Zweitens die vorbedachte Eskalation mit der Bündnisoption des politisch kontrollierten selektiven Einsatzes nuklearer Waffen. Und drittens die allgemeine nukleare Reaktion. Zur Umsetzung der Strategie der flexiblen Antwort hält die Allianz folgende Waffen bereit. Erstens konventionelle Streitkräfte, zweitens nukleare Artilleriemunition und Kurzstreckenraketen, drittens nuklearstrategische Waffen. Der Verteidigungsplanung des Bündnisses liegt zudem das Prinzip der Vorneverteidigung zugrunde. Das bedeutet eine grenznahe, zusammenhängende Verteidigung mit dem Ziel, kein Gebiet preiszugeben und Schäden zu begrenzen. Die Kurzstreckenraketen dienen vor allem dazu, die Kräfte der zweiten Angriffsstaffel mit einem hohen Risiko zu belegen, um die Vorneverteidigung zu sichern. Diese Aufgabe könnte auch, wenn auch mit größerer Ausfallquote, von nuklearen luftgestützten Waffen übernommen werden. Militärstrategisch wäre ein Verzicht möglich, aber nicht optimal, will man an der flexiblen Antwort festhalten. Aber ist diese Strategie ein unveränderliches Dogma? Der Streit zwischen Bonn und Washington um die Kurzstreckenraketen offenbart Legitimationsprobleme der NATO-Strategie. Von der amerikanischen Sicht im Spiegel der Äußerungen von Politikern und Publizisten berichtet Joachim Lenz. Die Bush-Regierung ist nicht einmal ein Team besonders ausgewiesener kalter Krieger, kein Team von wütenden Ideologen, aber sie alle sind, angefangen mit dem Präsidenten, Konservative in dem Sinn, dass sie nichts eigentlich anpacken, neu gestalten, nichts eigentlich verändern wollen. Aber selbstverständlich, immer wenn es etwas zu reparieren gilt oder wenn es einen Konflikt zu regeln gilt, sind sie bereit zu flicken und einen Deal zustande zu kriegen. Warum dann nicht mit Bonn in der Frage der Kurzstreckenraketen? Vieles kam zusammen. Die Gemütsstruktur der Washingtoner Mannschaft, die zur Unbeweglichkeit tendiert. Das Gefühl, in einer als unsicher empfundenen Entwicklung durch Nachgeben gegenüber Bonn in dieser als prinzipiell eingeschätzten Frage im Bündnis manches ins Rutschen zu bringen. Auch eine etwas ehrpuzzelige Indignation darob, dass das kleine Bonn ziemlich unverfroren die natürlichen Rang- und Größenunterschiede zu übersehen schien. Und nicht zuletzt tatsächlicher persönlicher Zorn bei Außenminister Baker, vielleicht auch bei Bush selbst, weil Bonn, nachdem Washington meinte, Kohl in der Stationierungsfrage der neuen Waffensysteme noch so großherzig entgegengekommen zu sein, weil Bonn sich danach quasi auf dem Absatz herumdrehte und auch noch und wie aus heiterem Himmel und wieder jeden diplomatischen Anstand Ost-West-Verhandlungen über niedrige beiderseitige Obergrenzen dieser Waffengattung verlangte. Und Bonn sein Begehr überdies mit einer Blitzreise zweier prominenter Minister nach Washington unterstrich, was Washington als theatralisch und geschmacklos empfand. Das ist keine Art, hieß es in Washington. Genscher und Stoltenberg wurden schnöde abserviert. Cheney, der Pentagon-Chef, sprach von der sowjetischen Falle, in die das Bündnis nicht tappen dürfe. Bush und Baker lehnten jede Art von Verhandlungen über die nuklearen Kurzstreckenwaffen ab, kategorisch ein für allemal. Washingtoner Politiker kommentierten den Bonner Wunsch als Kohls Panikschau. an ein amerikanisches Entgegenkommen in der Sache ist offenbar überhaupt nicht zu denken. Noch am Sonntag erklärte Verteidigungsminister Cheney, wir können uns keine Situation vorstellen, in der US-Truppen in Westeuropa stationiert sind, in der nicht zugleich als ein wesentlicher Bestandteil der Abschreckung nukleare Kurzstreckenwaffen dazugehören. That's a fact of life. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Der Pentagon-Chef formuliert Amerikas Credo für seine Truppen in Europa. Es heißt, no nukes, no troops. Wenn wir nicht die Atomwaffen unserer Wahl haben dürfen, dann ziehen wir die amerikanischen Truppen ab. Weshalb plant das Pentagon eine Lance-Nachfolgewaffe als Kurzstreckenrakete erhöhter Reichweite, die so gestaltet ist, dass sie von konventionell bestückten Raketen nicht unterschieden werden kann? Was zur Folge hat, dass im Falle einer Rüstungskontrollvereinbarung deren Verifizierung so gut wie unmöglich wird. Weshalb verkündet Washington, dass dieses Verifizierungsproblem gar nie eines werden könne, da Rüstungskontrolle auf diesem Feld nicht in amerikanischem Interesse sei? Was denkt sich Washington dabei? Und was sollen die Deutschen dabei denken? Während andererseits manche Amerikaner fragt, wollen die Deutschen allen Ernstes in den Genuss des amerikanischen Atomschirms kommen, ohne selbst Stationierungsland zu sein, ohne selbst als ein Stationierungsland das Schicksal zu teilen, nukleares Angriffsziel zu sein. Das Für und Wider im Raketenstreit wird in der amerikanischen Presse heftig und offen ausgetragen. Wie begründet ist Bonds Aufbegehren in Sachen Kurzstreckenraketen, fragen viele Analytiker und kommen mehr und mehr zu dem Schluss, dass Bonds Sorgen ihre Berechtigung haben. Sie gehen kritisch um mit der Sturheit, mit der der amerikanische Präsident und seine Mannschaft auf Positionen verharren, die in der NATO nicht durchsetzbar seien, die die NATO leichtfertig in eine Krise jagen könnten. Diese Meinung wird geäußert von Leitartiklern, von Politikern und aus den Denkburgen der politikbegleitenden Forschungsinstitute. Kohl und Genscher zeigen Vernunft, aber Washingtons Mauern untergräbt die NATO, hieß es in einem Leitartikel der New York Times, nachdem Paul Nitze, der Doyen der amerikanischen Rüstungskontrolldiplomatie, mit Schärfe den Politikansatz Bushs und Bakers gegenüber der Bundesregierung als unrealistisch, ja als verrückt charakterisiert hatte. Von Bonn Stationierungsbereitschaft für eine Nachfolgewaffe der Lance-Rakete zu fordern und gleichzeitig Verhandlungen über nukleare Kurzstreckenwaffen zu verweigern, das könne keine deutsche Regierung verkraften, meinte Nitze. Nicht eine Krise gäbe es in Europa, wie Washington sie ausmache, schrieb die Times, sondern die Chance für eine neue Ordnung. An Washington sei es nun, die Vision für das Bündnis zu buchstabieren. Auf der Meinungsseite des Wall Street Journal schrieb Irving Kristol aus der Schule der sogenannten Neokonservativen unter der Überschrift »Eine selbstgefällige NATO lässt die Deutschen ziehen«: Anstelle auf die Bonner Sorgen einzugehen, beharre die NATO auf der Lance-Modernisierung. Die werde unter keiner deutschen Regierung Wirklichkeit. Das Bündnis aber mit seiner Haltung, nie etwas reparieren zu wollen, bevor es nicht kaputt ist, werde der Herausforderung der Gegenwart nicht gerecht. Beschämt vom Horror der Nazi-Herrschaft, betäubt von den Verwüstungen des Kriegs, erniedrigt durch Teilung und Besetzung, hätten die Deutschen sich auf wirtschaftlichen Wiederaufbau konzentriert und nicht gewagt, nationale Interessen zu haben. Das erkläre das eigentliche Wunder, dass erst jetzt die Deutschen gegen eine NATO-Strategie aufbegehrten, bei der sie nur verlieren könnten. Die NATO müsse jetzt offen sich auseinandersetzen mit der Ursache ihrer gegenwärtigen Krise, dass die Bundesrepublik vom Bündnis zum nuklearen Hauptschlachtfeld bestimmt sei. Am Sonntag schrieb der demokratische Senator Joseph Biden, Vorsitzender des Senatsunterausschusses für Europafragen in der New York Times, Bush und nicht Kohl unterminiert die NATO. Der Präsident braucht eine Vision für seine Politik. Mit einem Heftpflaster ist es nicht getan. Strobe Talbot, Autor von Büchern über den SALT-II-Vertrag und über den INF-Vertrag, die als Standardwerke gelten für Rüstungskontrollphilosophie und Diplomatie, begründet in der jüngsten Ausgabe des Wochenmagazins Time, warum Kohl recht hat, so die Überschrift seiner Analyse. Und seien Kohls Motive noch so kleinkariert, in der Sache hat er nun mal recht, schreibt Talbot. Werden amerikanische Kurzstreckenraketen je gefeuert, lassen sie Rauchpilze über deutschen Boden aufsteigen und bringen mehr eigene Bewohner um als fremde Invasoren. Werden diese Waffen nicht gefeuert, sind sie ein schier unwiderstehliches Ziel für einen verheerenden Präventivschlag des Gegners. Diese Waffen sind in der Tat nur für eines gut, als Hebel zu dienen, um ähnliche sowjetische Waffen wegzuverhandeln. Insofern ist am deutschen Aufruhr nur erstaunlich, dass es so lange dazu brauchte. Nach dem NATO-Katechismus, so Talbot, führt Denuklearisierung dazu, dass in Europa der konventionelle Krieg droht, den der Warschauer Pakt mit seiner Überlegenheit gewinnt. Oder aber, dass Westeuropa finnlandisiert wird, voran die Bundesrepublik. Aber was die Europäer besser als die Amerikaner sehen, ist, wie unplausibel und irrelevant diese Gefahr wird. Die Finnlandisierung passiert, aber auf der anderen Seite, im Osten und nicht im Westen. Und was die konventionelle Rüstung angeht, da passiert schon einiges und in den Wiener Verhandlungen kann noch viel mehr daraus werden. Irgendwann wird Buschs Mannschaft auf Kohl hören und zum Verhandlungstisch gehen. Schade, dass sie dahin geschoben und getragen werden muss. Das macht Washington schwächer in der Allianz wie gegenüber den Sowjets. In der New York Times schrieb Doug Bando, anstelle mit den Deutschen ständig über nukleare Fragen zu hadern, solle Bush den amerikanischen Nuklearschild über Europa bzw. aus Europa abziehen. Ohnehin glaube kein vernünftiger Mensch daran, dass Washington die Einäscherung amerikanischer Städte riskiere, nur um zu verhindern, dass über Bonn die Sowjetfahne wehe. Das sei der ganze Hintergrund des Raketenstreits. Ein Anschwellen ihres Nationalismus habe der deutschen Willen zum nationalen Selbstmord geschwächt. Wenn Bonn einer anderen Strategie bedürfe, dann sollten die Deutschen eben ihre eigenen Atomwaffen haben. Nicht so viele, dass dies Angst vor einem Bonner Erstschlag wecke, aber genug für sowjetische Abschreckung. Einige amerikanische Trident-U-Boote wären dafür adäquat. Washington möge sie den Deutschen verkaufen. In vielen Analysen wird ein berechtigter Zweifel des Bündnismitglieds Bundesrepublik Deutschland an der NATO-Strategie der flexiblen Antwort anerkannt. Vermisst wird bei der eigenen Regierung Entscheidungsfreude und die Kraft zur politischen Vision. Eine andere Gruppe von Kommentatoren hält sich seit Anbeginn des Streits um den bundesdeutschen Verhandlungswunsch nicht bei diesem Anlass zum atlantischen Zwist auf, sondern sieht dessen Ursachen tiefer. Sie stellen und beantworten die Frage, was treibt die Deutschen? Zwei Beispiele dafür. In seiner Kolumne On My Mind, was mir durch den Kopf geht, schrieb am 2. Mai in der New York Times deren ehemaliger Chefredakteur Rosenthal unter der Überschrift Niemand sagt die Wahrheit. Es gehe gar nicht um die Kurzstreckenraketen, sondern um die deutschen Großmachtwünsche. Keiner habe den Mut, im Westen dies auszusprechen. Bonn, das Westeuropa ökonomisch beherrsche, wolle Moskau mit Geld und Technologie überhäufen, um so auch Mittel- und Osteuropa dominieren zu können, um mithilfe Moskaus die beiden deutschen Staaten zu vereinigen. Ein Albtraum für Europa werde wahr, ein mächtiges Deutschland im Verbund mit einer verjüngten Sowjetunion. Diese Wahrheit werde verschwiegen, weil sie zu schrecklich sei und zu logisch, als dass sie ertragen werden könne. Denn noch immer schnüre die Angst vor jener deutschen Macht des Nazireichs die Kehle zu. Am Sonntag beschwor auch Richard Cohen in der Washington Post das Bild eines Vereinigten Deutschland herauf in seiner Analyse, die Europas heimliche Angst, die Wiederkehr eines Deutschlands, überschrieben war. Zwar, die Deutschen selbst sprechen nicht darüber, aber wer einen Amerikaner, Briten, Franzosen oder Polen frage, jeder sei von einer Wiedervereinigung überzeugt. Der deutschen Seele, zitiert er den Ex-CIA-Direktor Helms, bewege das Vaterland wie nichts sonst. Perestroika und Glasnost haben diese Seele zum Schwingen gebracht, schreibt Cohen. Nicht um Raketen gehe es eigentlich, sondern um den Wunsch der Deutschen, Vormacht zu werden in Mitteleuropa, über eigene Interessen selbst befinden zu können und sich der Bande der Besatzung zu entledigen. Westdeutschland sei ein reiches Land, aber auch Ostdeutschland sei im Vergleich zur Sowjetunion oder zu Polen ein wirkliches Arbeiterparadies. Weshalb? Weil in beiden Staaten Deutsche lebten, fleißig, tüchtig, nüchtern und gehorsam. Die Erklärung des Erfolgs der Deutschen sei das deutsche kulturelle Erbe, das in beiden deutschen Staaten fortbestehe. Doch dann fragt Cohen, beschränkt dieses nationale kulturelle Erbe der Deutschen sich auf die genannten Tugenden, ist nicht auch ein Nationalismus von unergründlicherer und düsterer Bedeutung Bestandteil dieses Erbes? Einem, der nicht Deutscher sei, stelle sich diese Frage zwangsläufig. Zwei deutsche Staaten existierten im Augenblick. Ob und wie diese gefahrlos verbunden werden könnten, hänge ab davon, ob die Art, wie Deutsche sich wahrnehmen und die Art, wie Nicht-Deutsche die Deutschen wahrnehmen, miteinander versöhnbar seien. Germans think they have a history. Non-Germans think that, like a criminal, they have a record. Deutsche glauben, sie haben eine Geschichte. Nicht-Deutsche glauben, die Deutschen sind, wie ein Krimineller, aktenkundig. Das war Hintergrundpolitik. Heute NATO-Streit um Kurzstreckenraketen. Eine Sendung von Joachim Lenz und Gerhard Bricker. Bonn. Der sowjetische Außenminister Schewardnadse hat zu Beginn seines Besuchs in der Bundeshauptstadt die Beziehungen zwischen Bonn und Moskau als gut gelobt. Nach den Worten Schewardnadzes wurde eine gewaltige Arbeit bewältigt seit der Moskau-Reise von Bundeskanzler Kohl im vergangenen Jahr. In den Beziehungen sind nach dem Urteil des sowjetischen Außenministers noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Schewardnadze bereitet den Besuch seines Staats- und Parteichefs Gorbatschow in Bonn im kommenden Monat vor. Der Außenminister erwartet davon eine neue Qualität im Verhältnis beider Staaten zueinander. Brüssel. Der von der Sowjetunion angekündigte Rückzug von 500 Atomsprengköpfen im Kurzstreckenbereich wird in der NATO begrüßt, aber als ungenügend bezeichnet. Die sowjetische Überlegenheit im Kurzstreckenbereich werde damit nicht beseitigt. Während die Bundesregierung weiter baldige Verhandlungen über einen Abbau der Kurzstreckenraketen fordert, lehnen die USA und Großbritannien diese Verhandlungen weiter ab. Die USA machten deutlich, dass sie ein Entgegenkommen Bonns bis zum NATO-Gipfel Ende Mai erwarten. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow bringt wieder einmal den Westen in Verlegenheit mit einem umfassenden Abrüstungsangebot. Die Sowjetunion will noch in diesem Jahr einseitig 500 Atomsprengköpfe von taktischen Nuklearwaffen abziehen und schlägt die Reduzierung der Streitkräfte von NATO und Warschauer Pakt um jeweils 1 Million Mann bis 1979 vor. Dieses Angebot machte der Kreml-Chef dem US-Außenminister Baker, der gestern seine erste Visite in Moskau abstattete. Heute unterrichtete er die NATO-Verbündeten in Brüssel. Dabei zeigt es sich, dass die USA zwar das Angebot Gorbatschows begrüßen, aber trotzdem im Raketenstreit im Bündnis nicht nachgeben wollen. Bundesaußenminister Genscher, der mit Baker in Brüssel zusammentraf, konnte offensichtlich an dieser starren Haltung nichts ändern. Aus Brüssel berichtet Walter Hahn. Zweck der Stippvisite des amerikanischen Außenministers Baker in Brüssel war die Unterrichtung der Verbündeten über das gesamte Spektrum seiner Moskauer Gespräche. Das ist in der NATO seit langem ein üblicher Vorgang. Diesmal aber konzentrierte sich das Interesse der Beobachter fast ausschließlich auf die Ankündigungen und Vorschläge Gorbatschows zur Rüstungskontrolle und Abrüstung, insbesondere dabei auf den Plan, einseitig 500 Sprengköpfe für atomare Kurzstreckenwaffen abzuziehen. Ganz offenkundig, so sieht man es in NATO-Kreisen, zielt gerade diese sowjetische Offerte auf die andauernde Debatte im westlichen Bündnis über Verhandlungen zur Verringerung der atomaren Kurzstreckenraketen, die Bonn wünscht und die von Washington und London bisher strikt abgelehnt werden. Daran hat sich auch bei dem heutigen Außenministertreffen in Brüssel nichts geändert. Weiter als zu der Feststellung, Gorbatschows Schritt führe in die richtige Richtung, aber er falle zu kurz aus, ging Baker auch nach seinem Treffen mit den NATO-Kollegen nicht. Und Verhandlungen über Kurzstreckenraketen habe in der heutigen NATO-Sitzung auch niemand gefordert, sagte der US-Außenminister auf eine Reporterfrage. Bundesaußenminister Genscher, der nach Konferenzschluss noch etwa eine Stunde allein mit Baker gesprochen hatte, gab sich ebenfalls sehr zurückhaltend. Zur Ankündigung einseitiger Reduzierungen sowjetischer Atomsprengköpfe sagte er: Bei den nuklearen Kurzstreckensystemen ist das ein Schritt in die richtige Richtung, aber es wird wichtig sein, dass solche Systeme nicht nur dadurch reduziert werden, dass sie aus den verbündeten Staaten in die Sowjetunion verbracht werden, sondern das Ziel von Reduzierung muss es natürlich sein, dass diese Systeme auch außer Kraft gesetzt werden, also zerstört werden. Und wir fühlen uns durch diesen Schritt in der Notwendigkeit bestärkt, dass man durch Verhandlungen und durch Übereinkünfte Abrüstungsschritte auch irrevisibel macht. Auf die Frage, ob sich nicht nur Bonn in seiner Ansicht bestärkt fühle, dass Verhandlungen zu solchen Abrüstungsschritten im Kurzstreckenraketenbereich führen können, sondern auch die US-Regierung sich jetzt möglicherweise kompromissbereiter gegenüber den deutschen Wünschen zeige, sagte Bonns Außenamtschef, da wolle er keine Wasserstandsmeldungen geben. Er, wie auch Baker, haben heute aber in Brüssel ihre Überzeugung geäußert, dass die NATO noch vor dem Gipfeltreffen Ende des Monats in der Raketenfrage einen Kompromiss finden könne. Klare Vorstellungen, wie er aussieht, wollte oder konnte keiner von beiden mitteilen. Insgesamt positiv äußerte sich der US-Außenminister zu den Moskauer Vorschlägen hinsichtlich der Verringerung der konventionellen Streitkräfte in Europa. Er verwies darauf, dass mit den von Moskau genannten Zahlen praktisch die Vorschläge der NATO in Wien aufgegriffen werden. Ähnlich bewertete Genscher die von Gorbatschow gestern genannten Zahlen für gleiche Obergrenzen der beiderseitigen konventionellen Streitkräfte. Der Bundesaußenminister musste also, zumindest was die NATO-Differenzen um die amerikanischen Kurzstreckenraketen betrifft, unverrichteter Dinge nach Bonn zurückkehren. Er musste das rasch tun, denn hier musste er den sowjetischen Außenminister Schewardnadse empfangen, der zur Vorbereitung des Gorbatschow-Besuches in die Bundeshauptstadt gekommen ist. Schewardnadse bringt mit dem neuen Abrüstungsangebot ein willkommenes Geschenk mit, das der Bundesregierung in ihrem Streit um die Kurzstreckenraketen mit den USA den Rücken stärken könnte. Das ist erneut ein kluger Schachzug des Kreml, den unser Korrespondent in Moskau, Hans-Peter Riese, der Schewardnadse nach Bonn begleitete, kommentiert. Mit dem Abrüstungsangebot Gorbatschows im Kurzstreckenbereich haben sich die politischen Akzente der Gespräche des sowjetischen Außenministers Eduard Schewardnadse mit der Bundesregierung verschoben. Dies gilt auch für die Rahmenbedingungen des Staatsbesuches von Gorbatschow selber Anfang Juni in Bonn. Die Bundesregierung hat durch ihre Haltung im Raketenstreit für Moskau eine zusätzliche politische Attraktivität gewonnen. Zwar wäre es eine Überinterpretation, wollte man den jüngsten Abrüstungsvorschlag des sowjetischen Generalsekretärs als ausschließlich auf Bonn gezielt auffassen, aber zweifellos will Moskau unmittelbar vor dem NATO-Jubiläumsgipfel die Position der Bundesregierung gegenüber Washington stärken. Schewardnadse wird zweifellos auch versuchen, seinem Verhandlungspartner Genscher davon zu überzeugen, dass ihn die gemeinsame politische Erklärung, die beim Besuch Gorbatschows verabschiedet werden soll, ein weitgehendes Abrüstungskonzept für Europa aufgenommen wird. Sowjetische Gesprächspartner sind gegenwärtig in Moskau besonders intensiv bemüht, dem Eindruck entgegenzutreten, die Sowjetunion wolle den Raketenstreit nutzen, um ihre alte Strategie zu intensivieren, einen Keil zwischen die Europäer und die USA zu treiben. Im Gegenteil, so hat auch der sowjetische Botschafter in Bonn, Kwiesinski, erklärt, die Sowjetunion sei an einer gemeinsamen Haltung der NATO interessiert, um den gesamten Abrüstungsprozess möglichst schnell voranzubringen. Deutlich geworden ist aber auch bei dem ersten Besuch des amerikanischen Außenministers James Baker in Moskau, dass die Verhandlungen zwischen den beiden Supermächten und der Präsident Bush langsamer vorankommen werden als in der Endphase der Reagan-Administration, während derer das INF-Abkommen abgeschlossen werden konnte. Dies führt naturgemäß zu einer Intensivierung der europapolitischen Bemühungen des Kreml, was seinen äußeren Ausdruck in der intensiven Reisetätigkeit des Generalsekretärs findet. Nach seinem, was die konkreten Ergebnisse angeht, eher enttäuschenden Besuch in London folgt im Juni Bonn, im Juli Paris und Straßburg mit einer Rede vor dem Europarat und im September schließlich Rom. Die größten Gemeinsamkeiten, sowohl was die Abrüstungspolitik als auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit angeht, sieht Moskau gegenwärtig mit der Bonner Regierung, wobei mit besonderer Genugtuung in der sowjetischen Hauptstadt registriert wird, dass hier eine breite Mehrheit quer durch alle Parteien des Bundestages zu erkennen ist. Für Genscher wird es in den Verhandlungen im Wesentlichen darum gehen, mit der gemeinsamen Erklärung eine solide Basis für die Entwicklung der Beziehungen zu schaffen, ohne dabei allerdings gegenüber den Amerikanern den Verdacht von deutsch-sowjetischen Sonderbeziehungen weiter zu nähren. Der Kreml sieht diese Bonner Schwierigkeiten sehr realistisch, schätzt aber die Möglichkeiten der Bundesregierung traditionell höher ein, als sie in Wahrheit wohl sind. Zweifellos aber nimmt Bonn gegenwärtig für die sowjetische Politik eine Schlüsselrolle ein, die dem Besuch des Generalsekretärs ein zusätzliches politisches Gewicht gibt. Aber nicht nur die Abrüstung, sondern auch die Berlin-Frage wird bei dem bevorstehenden Besuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow im Juni in Bonn eine wichtige Rolle spielen. Noch immer beharrt die Sowjetunion auf ihren alten Berlin-Vorstellungen und auch unter dem reformfreudigen Gorbatschow hat sich daran bis jetzt wenigstens nichts geändert. Das könnte allerdings